Erster, das sind die Söhne von Israel, Ruben, Simeon, Levi und Juda. Auch Issachar und Sebulon gehören dazu. Zweiter, denn Josef und Benjamin sind auch Söhne. Dazu kommen Naphtali, Gad und Asser. Dritter, Juda hatte drei Söhne, Ger, Onan und Sela. Ihre Mutter kam aus Kanaan. Ger war böse vor Gott. Deshalb starb er. Vierter, Tamar war die Schwiegertochter von Juda. Sie bekam Peres und Sera. Juda hatte insgesamt fünf Söhne. Fünfter, die Söhne von Peres hießen Hezron und Hamul. Sechster, Sera hatte fünf Söhne, Simri, Isen, Heman, Chalkol und Dara. Siebter, Kami hatte einen Sohn namens Acher. Acher brachte Unglück über Israel. Er nahm Dinge, die Gott gehörten. Achter, der Sohn von Isen hieß Asaja. Neunter, Hezron hatte drei Söhne, Jeramel, Ram und Kelubai. Zehnter, Ram war der Vater von Aminadab. Aminadab war der Vater von Naasson. Naasson war ein Chef in Juda. Elfter, Naasson war der Vater von Salma. Salma war der Vater von Boas. Zwölfter, Boas war der Vater von Obed. Obed war der Vater von Ise. Dreizehnter, Ise hatte viele Söhne. Der erste war Eliab. Der zweite war Abinadab. Der dritte war Simea. Vierzehnter, der vierte Sohn war Netanel. Der fünfte war Radai. Fünfzehnter, der sechste war Osem. Der siebte Sohn war David. Sechzehnter, ihre Schwestern hießen Zeruja und Abigail. Zeruja hatte drei Söhne, Absai, Job und Asahel. Siebzehnte, Abigail war die Mutter von Amasa. Sein Vater hieß Jeter. Er war ein Ismaelit. Achtzehnter, Kaleb war der Sohn von Hezron. Er hatte Kinder mit Azuba und Jeriot. Die Söhne hießen Jeser, Sobab und Ardon. Neunzehnter, Azuba starb. Dann heiratete Kaleb eine Frau namens Ephrat. Sie bekamen einen Sohn namens Hur. Zwanzigster, Hur war der Vater von Uri. Uri war der Vater von Bezaleel. 21. Später heiratete Hezron die Tochter von Maschir. Er war damals 60 Jahre alt. Sie bekamen einen Sohn namens Segub. 22. Segub war der Vater von Jair. Jair hatte 23 Städte im Land Gilead. 23. Aber andere Völker nahmen die Städte weg. Es waren insgesamt 60 Städte. Alle diese Leute gehörten zur Familie von Maschir. 24. Hezron starb. Dann ging Kaleb nach Ephrat. Die Frau von Hezron hieß Abia. Sie bekam einen Sohn namens Aschor. 25. Jeramel war der erste Sohn von Hezron. Seine Söhne hießen Ram, Buna, Oren, Osem und Ahia. 26. Jeramel hatte noch eine Frau. Sie hieß Atara. Sie war die Mutter von Onam. 27. Ram war der erste Sohn von Jeramel. Seine Söhne hießen Maz, Jamin und Eker. 28. Onam hatte zwei Söhne, Samai und Jada. Samai hatte zwei Söhne, Nadab und Abisur. 29. Die Frau von Abisur hieß Abihail. Sie bekamen Achban und Molid. 30. Nadab hatte zwei Söhne, Seled und Apaim. Seled starb und hatte keine Kinder. 31. Apaim war der Vater von Jisai. Jisai war der Vater von Sesan. Sesan war der Vater von Ahelai. 32. Jada war der Bruder von Samai. Seine Söhne hießen Jeter und Jonathan. Jeter starb ohne Kinder. 33. Jonathan hatte zwei Söhne, Pelet und Sasa. Das waren die Kinder von Jeramel. 34. Sesan hatte keine Söhne. Er hatte nur Töchter. Er hatte einen Diener aus Ägypten. Er hieß Jaha. 35. Sesan gab Jaha seine Tochter zur Frau. Sie bekamen einen Sohn namens Attai. 36. Attai war der Vater von Nathan. Nathan war der Vater von Sabbat. 37. Sabbat war der Vater von Eflal. Eflal war der Vater von Obed. 38. Obed war der Vater von Jehu. Jehu war der Vater von Asaja. 39. Asaja war der Vater von Heles. Heles war der Vater von Eleasa. 40. Eleasa war der Vater von Sisemai. Sisemai war der Vater von Salum. 41. Salum war der Vater von Jekamia. Jekamia war der Vater von Elisama. 42. Kaleb war der Bruder von Jeramel. Sein erster Sohn hieß Mesa. Mesa war der Vater von Sif. 43. Die Söhne von Hebron hießen Kora, Tapu, Rekem und Sema. 44. Sema war der Vater von Raham. Rekem war der Vater von Samai. 45. Der Sohn von Samai hieß Maon. Maon war der Vater von Bethzur. 46. Eva war eine Nebenfrau von Kaleb. Sie bekam Haran, Mosa und Gazes. 47. Die Söhne von Jeda hießen Regem, Jotem, Gesan, Pelet, Eva und Saf. 48. Macha war auch eine Nebenfrau von Kaleb. Sie bekam Seba und Tirhena. 49. Sie bekam auch Saf und Seva. Saf war der Vater von Medmana. Die Tochter von Kaleb hieß Aksa. 50. Das sind die Söhne von Kaleb. Hur war sein erster Sohn. Sobal war der Vater von Kirjat Jerim. 51. Salma war der Vater von Bethlehem. Haref war der Vater von Beth-Gader. 52. Sobal hatte Söhne. Sie hießen Harö und die Hälfte von Menuhot. 53. Es gab viele Familien in Kirjat Jerim. Aus diesen Familien kamen die Leute von Zorea und Esthaul. 54. Die Söhne von Salma lebten in Bethlehem und Netophat. Auch andere Familien gehörten dazu. 55. Es gab auch Familien von Schreibern in Jabes. Sie gehörten zu den Kiniter. Sie kamen von Hamat.